Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 164, an Schiller. Nachdem ich glücklich in Weimar angekommen bin, habe ich mich sogleich dem strengsten Fleiß ergeben. Cellini, und ich hoffe, der Roman sollen bald davon zeugen. Haben Sie die Güte, mir das 7. Buch nächstens zurückzuschicken? Hier folgen die versprochenen Epigramme. Es sind doch 30 an der Zahl. Leider ist auch hier der Hass doppelt so stark als die Liebe. Sobald Sie mit der Zusammenstellung fertig sind, so schicken Sie mir das ganze Jahr gleich. Dadurch wird manches Xenion, das noch unvollendet daliegt, gewiss völlig fertig, und zu neuen gibt es wieder Anlass. Das eine, der gefährliche, habe ich nach Ihrer Idee gemacht. Vielleicht nehmen Sie die Veränderung auf. Überhaupt wird mich beim Durchgehen der übrigen im Allgemeinen der Gedanke leiten, dass wir bei aller Bitterkeit uns vor kriminellen Inkulpationen hüten. Die Idylle und noch sonst irgendein Gedicht sollen bald auch kommen. Ich genieße nun in meinem Hause den völligsten Urlaub und erfreue mich über die ungeheuern Pensa, die ich vor mir sehe. Haben Sie nochmals Dank für alles Gute, leben Sie recht wohl und lassen mir ja von sich und von den Ihrigen bald etwas hören. Weimar, den 10. Juni 1796, G. Der Roman ist heute früh angekommen. In wenig Tagen hören Sie und erhalten Sie mehr. Die Zeichnungen zu Hirts Manuskript lagen nicht bei. Es war, wie es scheint, eine Gapfertsche Papierprobe.